Town's finest. Yeah! Hip-hop and R&B. Beat. Keep shaking easy. That's five and run. Blazing hip-hop and R&B, y'all. Let's go! Much for me to handle. I make my mind up thinking I'm on the right track, so then I leave you, but then come right back. And I don't like that. I swear I'm so confused. Don't know what I want or what's the right thing to do, but the right thing is you. You're my destiny. Even at my worst, you still bringing out the best in me. But then you testing me. Know how to push my buttons, fussing, fighting. Yeah, we always getting into something. So mad I make you cry. And then we make love. Another ending cycle. Make up to break up. It's time to wake up. I need to smell the coffee. Play with these other women or get them all off me. And you wonder why your man will just doubt you. Can't live with you. Can't live without you. I can't live with you. Can't live without you. Say I can't live with you. Can't live without you. Ooh, I can't live with you. Can't live without you. The one thing that I know is I can't seem to let you. Ooh. You got me to the point of walking counter. Ooh. And then I find myself coming back for. Ooh. I don't know what to do, 'cause I can't live with you and can't live without you. One day I love you, the next I can't stand you. It's too much for me to handle. One minute nagging me, always harassing me. Next minute squeezing me, hugging, kissing and grabbing me. Just when I think it's cool, you back starting shit. Finding the smallest things just to start an argument. Going through my phone, no you shouldn't have took it though. I hope your stupid ass find what you're looking for. Storming out the house mad, throwing, breaking shit. Calling your girls, exaggerating and faking shit. Packing clothes like you really about to leave this time. Know you messed up, but acting like it's me this time. It's a revolving door that keeps spinning round. Are we gonna be together, or are we finished now? And you wonder why your man'll just doubt you. Can't live with you, can't live without you. I can't live with you, can't live without you. Say I can't live with you, can't live without you. Ooh, I can't live with you, can't live without you. The one thing that I know is I can't seem to let you. Ooh. You got me to the point of walking counter. Myself coming back for. Ooh. I don't know what to do, 'cause I can't live with you and can't live without you. Well, the going get tough and the fighting be rough. Now some folks may call it hood, but I guess we call it love. I be asking for your touch and I don't give you my trust. First I hate you with a passion and I can't need you enough. I be gonna spend my whole life with you. And I be talking about how you and me are through. And my mind says yes, but my heart says no. And my mind says walk, but my feet won't go away. See, I be telling you to go, but deep inside, I want you to stay. DJ Drama, A-Town's finest, Mr. Gangsta Grills himself. You know I represent the affiliates, Grand Hustle Atlantic Records. This Uptown's finest on 102.7 with my man DJ Ron, Kenny D, and Fast Five. Pay attention, let's go. Yo, DJ Ron representing Flatline, the number one DJ in Germany. This is your boy N-A-O-L-A-A. That's Spanish in English. That's N-O-R-E. Do what I do like I does what I gotta do, 'cause that's how the fuck I do it. What? Uptown's finest. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Das war Ludacris mit Monica. Can't Live With You, das war die Single der Sendung. Heute mit DJ Theresa. und Kenny D. Nee, Kenny D ist gar nicht da. Fast Five. Ich bin nicht der Kenny. Du warst der Fast Five, ne? Richtig. Und mit mir, Ron. Was ist denn mit deinem Frosch los? Den habe ich immer irgendwie im Hals. Also, da kann man nichts machen. Bist du vor dieser Sendung, oder? Ja, wenn wir eine Frau hier an den Turntables haben, dann ist die Aufregung natürlich ein bisschen größer als sonst, ne? Alright. Okay. Alright, ich dachte, das liegt daran, weil du immer beim Fußball bist und erste Reihe und hier. Ja, skandierst. Könnte daran liegen, auf jeden Fall. Gestern Allianz Arena, Deutschland, Argentinien natürlich, erste Reihe, mitgeschrien, aber... Ja, vorbeigerannt am Ball. Genau, ja. Mein Glückwunsch dazu, auf jeden Fall. Richtiger Grottenkick. Was gibt's in der Sendung? Wir haben neue Musik von Memphis Bleak, Reflection Eternal, von Mano, Redman, Smiley the Ghetto Child, Dirty Money mit Serrani und Notorious B.I.G. Wir haben was von Gentleman, von Usher, von Young Cheesy und Plies. Also ihr seht, wir haben von R&B bis bisschen Dancehall, Reggae-Sounds, alles dabei. Erinnert mich an unsere Anfänge, als wir noch so Hälfte-Hälfte gemacht haben. Stimmt. Sendung. Die eine Hälfte Hip-Hop und eine halbe Stunde dann Dancehall, Reggae. Genau, mit Lickle T, der jetzt mittlerweile die Dancehall-Sendung hier bei Radio T Uptown Top Ranking macht. Da können wir auch mal gerne drauf hinweisen. Also unser Programmtipp, sozusagen interner Programmtipp. Ja, was gibt's an News? Einiges. Gut, danke. Zu viel, um das jetzt einfach so zusammenzufassen. Es gibt auf jeden Fall einige Neuigkeiten, was diese Woche so vorgefallen ist. Erzähle ich euch später. Gut, wir kommen zu Memphis Bleak. Der steht in den Startlöchern mit seinem neuen Album, diesmal über E1, Cards Records sozusagen. Und da gibt es wieder einen neuen Song von ihm. Und der ist auch gut. Also spielen wir den Memphis Bleak mal live hier bei Uptown's Finest. Get it. Check. Night. Check. Night. Check. Night. Rock. Yeah. Get low, nigga. Store. So close, I got my mind right. I'm getting money, give a fuck about the limelight. I'm on my grind, nigga, harder than your average. Love women, well me and Beats make a marriage. Plus, my little man getting old now. It's getting colder, summertime's over. So put the drops up, gotta pick the glocks up. Hard on the block, fuck, cops try and knock us. Pete, they harassing the criminals, locking us up, we just try and snatch a load. Can we feed our family, but they don't understand. We caught up in the jam, we are bland with no plan B. It's the only way, but if you know another, show me I could change today. Stay out here, I'm safe, and now I'm talking to the preacher, man. Cause my life just a little bit deeper, man. And what he talking, it really can't reach me, man. So pray for me, I guess I'll be decent, man. Yeah, and you relax while I spit it. Go to crib overseas, niggas say I move different. Come with it. The change in the morning, the rain is stops pouring, the chapter is closing, and you never know, my life could change in a second, with no real direction, to places unknown, and you never really know. Then I got a crib in New Jerusalem. At 16, my nephew was like two. But then I moved to something new. Something bigger, got my mama with me too. But then I got in drama with my boo. Had to give me something new, got engaged in school. True, but something's still missing. Can't be the cause of the jury, I'm still shitting. Can't be the rose, neither, I'm still pissing. Lost a lot of G's, my niggas are still with me. But oh, it's those that ain't. The ones that don't, I'm supposed to change. The ones I did all for until I came. The ones I call fam, how they break. How? Or bend, or even fall under pressure. Cow in the presence of power, I do question. Yeah, but I'ma never get an answer. This loyal fuck is worse than having cancer. Worse. I mean, I'm loyal to the core. Die for my niggas, I'm sure you heard it before. My life nigga could change in the morning. The rain it stops pouring. The chapter is closing. And you never know, my life could change in a second. With no real direction. The place is unknown. And you never really know. Year 2015. Still killing off rap, these zombies and fiends. This is my site, Ground Zero. And I'm legend. Behold the legend, just master the session. Go hard on the beat, nickname erection. Direction to the top, put it in perspective. The rap game sick, it became infested. I am the professor, give you more for lesser. Years where brain definitely been a blessing. Suggestions, in your face with the western. I shove it down your throat like a Cajun breakfast. An elegant specimen, ghetto Benjamins. We get it from the government, but never loving it. Corrupt surface, there is no purpose. I lay in the vein so I correctly work this. filling up the churches, hoping that the kids don't hit the dirt, kid. Zombies around us, there is no trust. They don't want hip-hop, they just want the bucks. I'm legend. Let me teach you all the right moves. If you got what it takes, deadly styles, I'm the author. No one can't compete. Make them recognize this. Let me teach you all the right moves. If you got what it takes, Yo, we had the after dark, cool Herc in the street box. Flaming hearts, what's the spark in the real Bronx? I kept my cypher fully loaded with fire. A legend at his best, you could check my priors. The man made the track, gave me the mic wire. Said deliver and take no prisoners. What is this? You're living like Thanksgiving. Always taking, but never giving. I'm a different kind of breed, a cure that people need. They kidnap hip hop, I'm ready to fucking bleed. I sold CDs and the streets to make ends meet. Now going on my knees, the agony of defeat. It wasn't part of my repertoire. I'm here to be a star. I keeps it raw, like a blade of caviar. Y'all wanna kick it, y'all can't hang with us. Y'all don't want hip hop, y'all just want the Bronx. I'm legend. Let me teach you all the right moves. If you got what it takes, deadly styles, I'm the author. No one can't compete. Make them recognize this. Let me teach you all the right moves. If you got what it takes, no one can't compete. Make them recognize. All the zombie homos caught in the ill zone all day like a clone. Finger fucking their iPhone. They got no vision. They see the television. Hardcore rapping just about guns in prison. Most of these niggas just be the witness. Passing up the great like a moon in the distance. Let me give an example. Let me say for instance. Snitches get snitches after fame and riches. Just leave me alone. I'm just being consistent. Staying disciplined. Multiplying the digits. Preem never left. He gave room for the bitches, so we won't be subjected to the herbs on the record. Their feelings all shown is like seeing them naked. Mad and frustrated, they can't correct it. Hip hop in the trance are gonna break the curse. They not looking for the real, they just want the bucks. I'm legend. Let me teach you all the right moves. You got what it takes. Deadly styles, I'm the author. No one can't compete. Make them recognize this. Let me teach you all the right moves. If you got what it takes. Deadly step out, now's the author. No one can't compete. Make them recognize this. Yo, peace, this is DJ Premier chilling with my man DJ Ron and OT, Germany style, you know what I'm saying? And it's on, turn the beat on. Peace. Yo, what up? This is Fast Sean, the F.A. Crooked Letter, who do it better. And right now, you're tuned in to Uptown's Finest Radio Show with my man DJ Ron, Kenny D, and Fast Five. Keep it locked right here. In case you'd like to hear more, don't touch that dial. Ja, das war Smiley the Ghetto Child am Legend, aber wenn wir aber ehrlich sind, haben wir das nur gespielt, weil das Ding von Primo produziert war. Weil so richtig den besten Rapper finde ich ihn noch nicht gerade. Aber wieder mal ein Primo-Song. Und ja, natürlich hat das Platz bei Uptown's Finest, so ein Ding. Smiley the Ghetto Child, jemand, von dem ich noch nicht allzu viel gehört habe. Ist auch ein beschissener Song, Name, oder? Legend. Ja, ist ein Primo-Beat, cool. Bringt uns auch zu den aktuellen Neuigkeiten, und zwar um Primos Gangster-Kollegen Guru. Habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen, ist jetzt auch nicht mehr das ganz heiße Thema. Aber auf jeden Fall für alle, die es noch nicht wissen, Guru soll es angeblich wieder besser gehen. Ich habe gelesen, dass er sogar wieder vollkommen genesen sei und quasi wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Zur Vorgeschichte: Guru ist angeblich schon Anfang des Monats Februar ins Krankenhaus eingeliefert worden mit schweren Problemen und im Laufe des Februar dann aufgrund eines Herzanfalls in ein Koma gefallen. Und mittlerweile gibt es da auch so einige Diskussionen zwischen Solar, was sein Freund, Mentor, Produzent, ja, ne? Aber sie sind sehr eng auf jeden Fall miteinander, ne? Ist und der Familie von Guru, weil die Guru-Familie der Meinung ist, sie kommen nicht irgendwie an ihn ran, und da ist sehr, sehr viel Zwielichtiges gerade so im Spiel. Wir wissen auch nicht genau, was da, wer da gut und wer da der Bad Guy ist. Auf jeden Fall ist ja immer so, dass dann viele auf den Plan oder auf den Plan kommen, wenn sowas passiert. Und da kann man es auch nicht immer allen recht machen. Auf jeden Fall, wie gesagt, zurzeit soll Guru wieder in einem künstlichen Koma liegen, aber eben das künstliche Koma soll seine Heilung beitragen und ist von den Ärzten herbeigeführt. Und wir hoffen mal, dass es alles wieder gut wird und Guru wieder zurückkommt als Guru und als Rapper. Auf jeden Fall lange Zeit eigentlich nicht so wirklich die guten Songs von Guru gehört, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Aber er hat natürlich Klassiker noch und nöcher. Auf jeden Fall. Da kann man, glaube ich, schon mal die ersten 3-4 Gangster-Alben nennen, selbst Chaz mit Taz-Projekte. Ja. Und wir werden natürlich heute auch zum Anlass den Klassiker der Woche was von Guru spielen. Und wir kommen jetzt zu Reflection Eternal. Die machen auch ein neues Album, das soll am 20. April 2010 rauskommen und ist dann sozusagen der Nachfolger von ihrem Debütalbum, was 2000 erschienen ist. Revolutions Per Minute wird das heißen und hier gibt es jetzt die erste offizielle Single von dem Album Reflection Eternal, also Talib Kweli und Hightech mit In This World. It's that feeling. What's happening? It's that feeling you miss. It's that love. It's that passion. Come on, they don't get you like this no more. What happened to the love? Yeah. What happened to the love? Reflection. Hey yo. Welcome to my longitude and latitude. My attitude, the shape of my surrounding skyscrapers, public housing. The sheep is running from the sun, the wolves is howling at the moon. It's tragic how you in the street, cause you ain't got no avenues. When it come to rapper, who the baddest dude? Still don't get it. A recession, what recession, dog? We been stressing, shit, been a mess, and we been dealing with this depression since way back. But you ain't gotta say that, that's the greatest lesson. Slave to our possession, greed the devil, favorite weapon. Fight to the death, only the greatest left. In this world, let's get it, let's get it, let's get it. I've been hustling really, really hard. Yes. Get up on my ass, start making some moves. Come on. Stop paying my dues. I gotta get up for it. Stand up in this world. Hey, yo. A skill soul, truth be told. I'd probably be Lyric Lee, Talib Kweli. Lyric Lee, Talib Kweli. Talib Kweli. I get respected by the best MCs in this world. The recipe for my success is one part pain and suffering. Two parts, brains are hustling. Sprinkle it over high tech production. We bubbling like volcanic eruptions. You better buckle in. Push the panic button, come get your mama to tuck you in. You know we did it like no other did it. In this world, you got to get with it. Yes. Get up on my ass, start making moves. Come on. Two and two together, start paying my dues. I gotta get up for it. Stand up in this world. Hey yo, I grab the mic until my hands develop the calluses. My style is bit, I only see myself like John Malkovich. My grind miraculous, rhyme from slums to palaces. Facing all my challenges, raising the black power fist. Here to eliminate the counterfeit. Add it up and don't amount to shit. I pay my dues, kept the receipt for taxes. Although we stack it, we stay stuck in the bracket. It's like a straitjacket. My rebel tactics got the planet spinning off its axis. The devil laughing when you lazy man, get off your ass. The talent don't mean nothing without all the practice. In this world, I'm running out of time. Yeah, yeah. I try to play the game. I'm right. 210 Lamborghini on the highway. I'm a smooth operator, act Sade. Pimpin' dog, no nigga gon' violate. Women lined up like I'm Black Friday. Straight side diesel boy, put five on it. Call my chain Tupac, all eyes on it. Your baby mom's want it, so I'ma let her know. I'm Teddy Pendergrass, bitch, better let it go. You hear the calico ring through the projects. I leave you shocked like your finger in the outlet. Cause playing with my money, boy, I ain't bout that. I lick the next shot around where your house at. So keep it G'd up, baby, keep the drinks pouring. You need weed, tell your man, got a link for him. I never sleep so haters couldn't blink on him. I'm in the ride, I got my mind on my money, in my money, on my mind. My mind on my money, in my money, on my mind. I got my mind on my money, in my money. I got my mind on my money, in my money, yo. I got my mind on my money, in my money, on my mind. Look up in my mouth, in my hand, on my nose. World moving fast, so I'm running out of time. I just I'ma roll like Lorenz Tate for the cake and dead presidents. And yeah, boy, my mind on dead presidents. My rims big, gotta climb just to get her in. And your rims, I can't tell what the hell it is. I'm in the club, baby, you feel a bass bump. I'm on tour, nigga, you on Facebook. You got a hate look, I'm so out of sight. I'm Black Dynamite, like Michael John White. I keep like Air Jordans under True Religion. I'm like Kentucky, I can show you how to treat a chicken. You take her and the girl out the hedonism. Cause women do freaky shit when the E is in them. But back to money, dog, music is the mind state. I inject you with the heat and let it migrate. And after that, you can find me in the RA. Cause when I ride, I got my mind on my money. My money on my mind, my mind on my money, and my money on my mind. I got my mind on my money, and my money. I got my mind on my money, and my money. I got my mind on my money, and my money on my mind. Look up in my mouth, in my hands, in my nose. The world moving fast, so I'm running out of time. I just try to play me, I'm a ride. Hey, yo, check this out, y'all. Yep. M.O.P. is in the motherfucking house. What's up, y'all? It's your boy, Bill Dance. Always holding it down. First family's in the building. Excuse me. We built this motherfucker. We know our way around. Yeah. Now, check this out. My motherfucking man, DJ Kenny D. DJ Ron. And you checking out the motherfucking sounds of the Fast Five. Yeah, yeah. Uptown's finest, nigga. You know what the fuck it is. Germany, stand the fuck up. We doing it real big. Flatline is in the motherfucking building. Bang! Uptown's finest. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Redman mit Mind on My Money, das wird von seinem kommenden Album Reggie sein. Auch nicht so der Burner-Track, aber es ist Redman, was soll man sagen? Ja, ne? Auf jeden Fall, 30. März soll das gute Stück dann in den Läden stehen und ich hoffe, niemand kommt in dem CD-Geschäft auf die Idee, das Album und das neue Ludacris-Album nebeneinander zu stellen, weil dann verkauft sich garantiert keins von beiden. Die sind auf jeden Fall Runner-Ups für die hässlichsten Cover des Jahres. Das Battle of the Sexes, Battle of the Sexes Cover. Passen auch farblich sehr gut zusammen. Roter Hintergrund, schwarze Grafik drauf. Also Battle of the Sexes nach Chicken and Beers oder Grills? Chicken and Beer, glaube ich. Chicken and Beer, was echt ein geiles Cover war. Ja. Von Ludacris kommt er jetzt um die Ecke mit so einem. Ja, es ist einfach nur so ein. Es ist halt einfach so ein riesengroßer 3D-Schriftfond, aber. Ja, also man kann es jetzt nicht, ich finde es nicht direkt scheiße, da gibt es schon wirklich hässlichere Cover. Aber ich weiß, was du meinst. Es hat halt kein super geiles Layout. Also. Nee, es hat gar keins. Ja. Kommen wir zu einem anderen Zeitgenossen, der eigentlich schon lange hinter schwedischen Gardinen sitzen müsste. Die Rede ist von, ihr wisst es längst, Lil Wayne, Lil Weezy's. Seine Road to Rikers scheint unendlich zu sein. Eigentlich sollte er schon vor über einem Monat im Gefängnis sein. Ich kann mich noch erinnern, ich bin früh aufgewacht und ich bin so ein Assi, ich schlafe mit Laptop ein, weil ich immer noch so eine Serie angucken muss, bevor ich einschlafe oder irgend sowas. Und Ich weiß gar nicht, ich bin wirklich aufgewacht und habe in irgendeiner Website gesehen, einen Livestream davon, Ustream, ja. Von Lil Wayne, wie er sich gerade in seinem Haus fertig macht und so ein Dude hat das gefilmt und er auf zum Knast fährt. Keine paar Stunden später lese ich dann, dass sein Haftantritt verschoben wurde wegen einer Zahnoperation, die er noch hatte. Und da wurde dann nochmal ein Monat, wie gesagt, der Haftantritt aufgrund dieser Zahnoperation verschoben. Vorgestern wäre dieser Termin oder dieser Monat um gewesen und Weezy hätte einfahren müssen. Aber dummerweise hat das Polizeipräsidium in New York gebrannt und sein Anwalt hat gesagt, sein Haftantritttermin went up in smoke. Und, literally. Ja, literally up in smoke. Und ich habe ja ganz wirre Gedanken da schon mir gemacht, weil nämlich, das muss man auch wissen, an dem Tag, wo Lil Wayne sein Haft antreten hätte müssen, aber nicht getan hat, trat er abends bei einer Jay-Z-Show im Madison Square Garden auf. Und wer ist jetzt der unofficial Mayor of New York? Wer runs New York? Du meinst also, Mr. Sean Carter hat seinen Namensvetter geholfen und hat gesagt, hier und so. Für die Show, ich hol dir noch was raus. Auf jeden Fall. Also wilde Verschwörungstheorien. Lil Wayne ist immer noch frei und mal gucken, wann er irgendwann geht. Aber zeigt wieder, Geld kann dir auch Zeit kaufen. Hab ich das Gefühl. Ich weiß nicht. Also so ein krasses Ding, glaube ich nicht. Aber es ist auch schon krass, was für Zufälle und Verstrickungen das wieder sind. Aber amerikanisches Rechtssystem, wo eigentlich jeder sofort wegen nichts in Bau einfährt und jemand kann sich dort einfach so über einen Monat nochmal freikaufen. Das ist ja, irgendwie stinkt das schon. Es stinkt gewaltig, sagt Jan. Es stinkt. Wir kommen zu Dirty Money, ohne da jetzt irgendwie eine Überleitung stricken zu wollen. Dirty Money, die neue Gruppe von Diddy, haben einen Hit, würde ich jetzt nicht sagen, aber ganz angenehmen Song rausgebracht, Angels. Sind die eigentlich verwandt mit Young Money? Dirty Keine Money, Ahnung. Angels, den gibt's schon eine ganze Weile, den Song gibt's auch im Remix mit Rick Ross. Jetzt gibt's den Dancehall-Remix mit Serrani und Notorious B.I.G., den hören wir hier. Dirty Money mit Angels im Dancehall-Remix. Touch a button, like a fool, start something. We can't lose nothing. No time for no long story. Pussy, you walk up, regret it. Watch it, make me defend it. This my family and the alliance, I go end it. Yes, I said it. I can't stand by and watch you take the life of my wife. Not today, not tonight, not ever. I'm gonna win this fight. Your heartbeat no more, no more. This is our hometown's finest exclusive. No more, your heartbeat no more. Came from heaven just to sing a song for you. To the rhythm of my love for you. And now it's beating slow when you know it's the end of the road. When I sing that slow song for you, the love is nothing but another gun for you. And I would hide it in my helpless soul. Over the casket screaming. crying. Know my friends is lying. I know who killed them, filled them with them rugas from the rugas or their desert. Dying ain't the sh, but it's pleasant. Kinda quiet. Watch my thing around. Downtown's finest. The station that plays blazing hip hop and R&B. Let's get it shouted. Oh, this that shit right here, nigga. What's up? Yeah. What's up, one nigga? Yeah. Yeah. Nigga 103. Yeah. Yeah. Yeah. This shit drop in the club, nigga. Yeah. In my head, think I'm schizophrenic. Swear they said let get it from another planet. 36,000 times, do a somersault. Do it right and you can live your whole summer off. I'm on my mind, yeah, nigga seeing double, y'all. Tell me what's the chance of just a fucking both of y'all. She said loans, we can do it with your ice on. If that the case, we might well leave the lights on. My mind just blew 1,000 Swiss of sweets. In my black and orange charger, call it trick or treat. It ain't nothing to a boss, my goons got goons. How stupid, dumb, big, my rooms got rooms. Why y'all trip? I'm just fine. 12:45, about that time. Been dead it all week, time to unwind. Trained like a tank, lose my mind. This shit crazy, way too bad. And where the PM man at? He need a blue dog. Old broke ass nigga, stop cop blocking. Security out the air, cause the bitch stalking. I have fucking meal, that's what the whip cost me. $100, that's what the pussy cost me. And when the nigga start hating, that's when the nigga lost me. Fantastical, that's what the hoes call me. Why y'all trip? I'm just fine. 12:45. Mention my name and bring the whole city out. Doing what I do best, D-boy stunting. New car, old money, D-boy stunting. Step in cleaner than a new Glock 40. My nickname in the A strapped up, shouted. You know my nerve bad, trigger like a toothpick. Line wrapped around the corner, boy, too thick. Cheat code, black shades and my black chains. But if you wouldn't understand, it's a black thing. You know we drink that rosé until we black out. Wake up, drink some more and pass back out. Why y'all trip? I'm just fine. 12:45, about that time. Been dead it all week, time to unwind. Train like a tank. Legend, shouting out DJ Run, right there on Flatline Sound System. Keep holding it down. Hey, what's poppin', your boy Jones, Jim Jones right now. We on the other side. I'm with my dude DJ Run, you know what he represents, Flatline. If you got a problem with that, you can get Flatline. Holler at us, you know he's the hottest DJ in Germany. The problem with that is a problem with me, so fall back. Ja, Young Cheesy beliefert uns mit Standard-Sound und Pleiss war auch dabei. Lose My Mind hieß der Song und wird von seinem kommenden Album Dark Motivation 103 sein. Und das ist eine erste Street-Single, also sind wir gespannt, ob da nochmal was Richtiges hinterherkommt. Was Richtiges. Was Richtiges. Und davor haben wir gehört Dirty Money. Genau, Dirty Money, ja. Der Angels Dancehall Remix mit Serrani und Notorious B.I.G. Wenn Diddy was am Herzen liegt, dann macht er auch immer nochmal ein Biggie-Logo locker, oder? Dann da ist ja auf dem Original, auf dem Angels-Song ist ja schon diese Biggie-Strophe ja, aber dabei. Und wenn so bei, wenn es gut werden soll. Ja, aber es ist ja auch keine neue Strophe, es ist eigentlich eine altbekannte. Und aber auf dem wahrscheinlich eine Strophe, an der er trotzdem die Rechte hält. Ja, mit Sicherheit. Ja. Und trotzdem ist auch bei dem Angels, bei der ersten Version sozusagen, zweimal derselbe Biggie-Verse. Also am Anfang von dem Song und am Ende nochmal derselbe Verse. Also auch ein bisschen strange, aber gut. Ja, wir reden ja von Dirty Money, ne? Also ja. Dann auch richtig dirty. Genau. Aber auf jeden Fall habe ich auch noch Neuigkeiten zu Diddys eigentlich schon längst zu erscheinen hätten müssen, denn das Album, was schon lange da sein sollte. Genau. Last Train to Paris, wie gesagt, sollte schon Anfang des Jahres irgendwann in den Läden stehen, ist nie erschienen, wurde irgendwann mal auf unbestimmte Zeit verschoben, ähnlich wie der Haftantritt von Lil Wayne. Und jetzt gibt's aber auf jeden Fall nochmal Neuigkeiten dazu, beziehungsweise ein Update dazu von Diddy himself, der sagt, Drake und Lil Wayne sind definitiv auf dem Album mit vertreten. Er hat schon 60 Songs aufgenommen und man arbeitet daran, gerade noch eine Jay-Z-Collabo zusammenzukriegen. Und er ist ganz stolz, dass er es geschafft hat, einen Weezy Worst zu bekommen, in dem Lil Wayne zum ersten Mal über Liebe rappt. Ich glaube, Lil Wayne twittert auch sehr viel über Liebe. Also wird er wahrscheinlich seine letzten 10 Tweets zusammengezählt haben und einen Verse draus gemacht haben für Diddy oder ja, sowas. Vermutlich. Aber wie gesagt, also Last Train to Paris ist noch nicht abgefahren. Der steht immer noch im Depot. Da gibt es auch einen ganz schrecklichen neuen Song von Diddy. They Don't Love Me heißt der. Ich weiß gar nicht, vielleicht spielen wir den dann nochmal kurz oder was? Nee. Nee, eigentlich Quatsch, aber man hätte das mal zeigen können, wie beschissen dieser Song ist. Und der macht mir dann echt Angst auf dieses Last Train to Paris Album. Wie gesagt, Diddy, They Don't Love Me, so heißt der Song. Aber wir werden das mal so ein bisschen unter den Teppich kehren hier. Wir kommen jetzt zu Gentleman. Wir kommen sozusagen zurück nach Deutschland. Der bringt sein neues Album Diversity raus und da gibt es jetzt eine neue Single dazu. Leider finde ich auch wieder mit Autotune, frage ich mich so ein bisschen, ob das jetzt noch sein musste nach It No Pretty. It No Pretty, so heißt der Song. Und hören wir doch mal rein. Gentleman, It No Pretty hier bei Uptown's Finest. And now them can't see the quality. Me see them limited capacity. Verbosity. And them ignorant audacity. Can't you see it's right there? So tell me what I cause so much damn poverty. Tell me why the people them might lose gravity. It has by a handful of minority. Who are trying to pull down the majority. Well this is up to you and me. Make me sit down and I talk about longevity. Sit down on a reason, conscious liberty. I want natural ability. Give thanks for diversity. Now it's a pretty out there on time. So many rise, so many fall. So many standing in the middle of this day. Nobody care, nobody see it clear. No way, it's a pretty out there on time. So many rise, so many fall. So many standing in the middle of this day. Nobody care, nobody see it clear. Somebody tell me what is happening out there. Same old story even though it's a new year. People die every day, see them cry every day. What a burden to be, yeah. Me see how you a trick me with your politics of fear. No matter what you do, them always try fist me. And are you them one day, leave you standing in the rain. And Cause they wonder if you hear. So tell me what I cause so much damn poverty. Tell me why the people they might lose gravity. It caused by a handful of minority who are trying to pull down the majority. Yeah. Now it's a pretty out there attack. So many rise, so many fall. So many standing in the middle of this land. Nobody care, nobody see it clear. No way, it's a pretty out there attack. So many rise, so many fall. So many standing in the middle of this land. Nobody care, nobody see it clear. Now it's a pretty out there attack. So many rise, so many fall. The pretty out there on top. So many rise, so many fall. So many standing in the middle of this bed. Nobody can, nobody see it clear. What's happening here? It's up to you and me. So many rise, so many fall. It's never too late. I'm sorry, baby, I'm sorry, baby, I'm sorry. dog, you know I'm here with you, fam. It's your boy Capone. You know what I'm saying? One half of that dynamic duo, Capone and Nori. So let me tell you something, man. We gonna get it in, and we flatlining everything we doing. We flatlining everybody in our way. Let's go. Yeah, yeah, what up, y'all? This is Joe Crack the Dawn, and I'm doing it big with Uptown Finest 102.7 with DJ Mon, Kenny D, and Fast Five. We get money. Uptown Finest, Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Ja, Maino war das mit I'm Sorry. Neues Stück von ihm, da gibt's auch immer wieder neue Songs zu hören. Sind wir mal gespannt, ob es da jetzt demnächst auch ein Follow-up-Album zu seinem Debüt gibt, was ja, letztes Jahr rausgekommen ist. Und was guckst du so eilig und heftig ins Internet? Ich wollte jetzt, habe jetzt gerade nochmal diesen Auszug aus dem Pressetext zu der neuen Gentleman-Single, die wir davor gehört haben, ja, nochmal rausgesucht. Soll ich den mal zum Besten geben, ja, damit ihr auch wisst, was ihr gehört habt und wisst, womit man bei Plattenlabels mittlerweile sein Geld verdient. Also es ging um den Song It's No Pretty und der Originaltext lautet: It's No Pretty zeichnet sich aus durch wuchtige Piano-Akkorde, sanfte Streicher, eine verführerische Melodie und natürlich durch Gentlemans unverkennbare Stimme, die umgarnt und doch ins Fleisch schneidet. Die erste Single und gleichzeitig der Vorbote des neuen Gentlemans-Albums Diversity im April 2010 erscheint am 26.03. Wahnsinn, oder? Ja. Also das ist Poesie. Da hätte ich mir vorhin die Anmoderation eigentlich sparen können, das hättest du übernommen mit dem Pressetext. Enough said. Punkt, Period. Also, da gibt's nichts mehr dazu zu melden. Wir freuen uns übrigens oder gratulieren von hier aus der Filmfabrik zum gewonnenen Echo. Bestes Video für den Sido und Filmfabrik sozusagen. Natürlich, ja. Mit aber, Hey Du. Ja, genau. Ja, wollen wir nicht. Ja, also, was ich vorhin auch so im Twitter-Stream gesehen habe, Cassandra Steen ist, glaube ich, beste Künstlerin national geworden. Größte Künstlerin national. Größte Künstler, das wird einfach sein für sie, das wird sie jedes Jahr gewinnen. Aber ja. Ja, leider können wir den Echo nicht live schauen, aber was soll's, wir machen hier. Wir können auch nie Topmodels angucken. Ja, weil wir die Sendung immer, man muss wissen, die Sendung zeichnen wir immer donnerstags auf. Also donnerstags zwischen 21. Also für die jetzt den Podcast hören. Genau, zwischen 21 und 22 Uhr für alle, die uns im Podcast hören. Und wir verpassen ganze Generationen von Topmodels. Die stehen vielleicht schon ewig neben uns an der Bäckereikasse. Und wir übersehen die glatt, wissen gar nicht, dass es hier die nächsten Heidi Klums sind. Nur weil wir Hip-Hop machen. Also zumindest Hip-Hop nach außen machen. Aber wir tun's gern. Das machen wir für Hip-Hop, ja, natürlich. Ja. Die Dudes payen wir gern. Wir kommen zu Usher. Sein neues Album Raymond vs. Raymond soll ja demnächst erscheinen. Und jetzt gibt's hier auch noch einen neuen Song. Lynn Cherry heißt er. Usher hier bei Uptown's Finest. Necessities like cocoa, the marrow, the pearl, the baby. Get me aroused in that intimate attire. Erotic fantasies, you know just what I like. Think I got a secret everybody knows. Lady in the street, in bed, hosiery. Wearing coats of Bella with nothing but a trench coat, nothing's better. Things got five kisses where you want them at. Either one of your lips, your ear, your neck, your stomach, or your back. Your inner thigh right on your kneecap or your belly button. These other guys be out here talking, but they steady fronting. They don't know what they want, that's why I tell you put your trust in me. Share all your secrets, your desires, and your fantasies. I ain't gonna tell nobody, baby, I'm an only child. I keep it to myself, cause all I wanna do is see you smile. Knowing that you got someone to talk to, ain't that what you want? I'll be your lover, your provider, and your confidant. And I won't judge you, cause I know that ain't nobody perfect. But you got some perfect imperfections, and that makes you worth it. I wanna see your body, you know all the positions that you like it in. We can do it slow or have some drinks and it gets enticing when you like it rough, and I give it rough and start to pull your hair. Cause ecstasy's your destination, and I'ma take you there. Tell me a secret, babe. Tell me something that nobody else knows. Girl, don't think about it just soon as the door closes. Tell me your secret, baby. Tell me your secret, baby. Show me something that nobody else sees. Tell me all the things that you would do if it was you and me. Tell me your secret, baby. Tell me your secret, baby. It ain't nobody in the universe that competes with you. Imagine the possibilities and all the little freaky things that we could do. Blindfold a handcuff to the head, boy, never let you go until you scream my name. Maybe you think I'm playing, but this is really far from a motherfucking game. And a damn thing can't still nasty as I wanna be. And I got just what you been looking for, baby girl, you wanna see? It'll turn you on and it's gonna be on soon as I take it off. Just give me your body, it's guaranteed that I'ma break it off, off, off, off, off until the sun rises. And I'm not here to disappoint, just give me one try. One kiss, one pinch, and you could take or leave it. But before you make up your mind, just tell me one secret. Ooh. Neo, holla at her. Tell me something that nobody else knows. You don't think about it just soon as the door closes. Tell me your secret, baby. Ja, das war noch ein Song von Ludacris von Battle of the Sexes, Tell Me a Secret, featuring Neo. Ja, von einem neuen Ludacris-Album, wie gesagt. Und wir sind schon am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, ging ja wieder fix. Ja, das geht immer, ja, das geht immer schnell. Das denkst du, für dich war es eine Qual. Und vorhin haben wir uns so ein bisschen, oder habe ich mich so ein bisschen um diesen Usher-Titel rumgedrückt und habe so ein bisschen in den Bart genuschelt, wie er heißt. Ich dachte vorhin irgendwie, wir haben diskutiert, aber Lingerie heißt es. Und ich habe vorhin irgendwie Lingerie oder irgendwas gesagt. Nunjaku oder sowas. Ja, ja. Das lange ja die japanische Waffe. Ich bin direkt leise geworden, weil ich dachte, wie war das jetzt nochmal? Lingerie, so hieß der Song, neues Stück von Usher. Aber gefährliches Halbwissen, dafür sind wir ja bekannt. Genau, ne? Das zeichnet uns aus. Und wir kommen natürlich wie immer am Ende der Sendung zum Klassiker der Woche. Und das habe ich auch schon eingangs der Sendung gesagt. Der kommt diesmal von Guru. Und wir wünschen mit auf diesem Weg damit natürlich auch gute Besserung. Und wir haben uns von dem ersten Chasmatas-Album Watch What You Say rausgesucht. Produziert auch von Primo damals noch, was auf diesen Chasmatas-Projekten ja nicht immer der Fall war, ja, oder meistens nie der Fall war. Aber dieser Song hier ist von Primo produziert. Guru mit Watch What You Say, da ist noch Chaka Khan dabei und Branford Marsalis. Und das war's von uns. DJ und Theresa war heute an den Turntables für euch. Und Fast Five und Ron, wie immer, am Mikrofon, yeah, sozusagen. Das war's von uns. UptownsFinest.de. Guru, Watch What You Say, Klassiker der Woche hier bei Uptowns Finest. Tschüss. Hey, yo, yo, yo, right now you in the mix with DJ Ron. You know what I'm saying? It's Big Guru from Gangsta in the house, representing with my man DJ Premier forever, for life. So don't touch nothing, because we got it going on right here. What, what? Classic material. Coming with the realness. Lyrics of life. Some people need to watch what they say. Sleep. So peep it closely when I'm speaking. Weaklings, it's obvious you can't live up to your petty pointless words, yet and still you love to run off your jibs. Now there come a time for judgment, punishment. What if we take away your ornaments and strip you down to the raw deal? Then I'll reveal the evidence, cause you don't really represent. Not enough real hip-hop. A sense of purpose is filling me, to display credibility and show responsibility. Willingly, I take on any Johnny Dangerous. Pull his file, for he knows he cannot hang with this. The illest king, I smack the jokers. No hocus pocus, a real MC when I kick vocals. Donnerstag, 21 Uhr. 102,7 Megahertz. Herz. Herz.